Die Teilnehmerinnen des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas besuchten Mangyongdae, eine heilige Stätte der Revolution, wo Präsident Kim Il-sung geboren wurde. Sie besichtigten auch die historische revolutionäre Gedenkstätte Zilgul und den Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong. Danach besuchten sie das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und die zentrale Ausstellung für klassenmäßige Erziehung und sahen sich die Revolutionsoper »Ich sehe dem Sieg der Revolution« entgegen an.